Claudius would call item a little. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns heute zur dritten Episode vom großartigen Leso-Spaß. Wieso redest du so, als wärst du ein Roboter, der kaputt ist? Und zwar heute mit dem großartigen Cornelius Kurz. Jetzt du? Und mir? Nein, das hat schon letztes Mal nicht geklappt. Kannst du mich jetzt einfach vorstellen? Ach so. Wie soll ich dich nennen? So wie ich heiße. The Cloud! Mit meinem bürgerlichen Namen. Claudia Carmen. Ja, bitte. Warte. Tosca Graneis. Ja. Claudia Carmen Tosca Graneis. Ein schöner Erfolg. Ja, fast so heiße ich. Und wir haben ja mittlerweile unsere eigene Podcast-Seite. Unfassbar. Unfassbar, dass wir zwei alten Leute nochmal sowas machen. Diese verrückte Podcast-Welt. Jetzt sind wir ein Teil von ihr. Und alle Leute wollen RSS-Feed und iTunes haben. Ja, leider verstehen wir davon nicht sehr viel. Und hassen Apple. Wir sagen ja... Kreppel. Und angefressenes Obst gehört auf den Kompost, sagen wir ja immer. Oh Gott. Ein guter Spruch. Ja. Ja. Ist übrigens lustig, dass der Steve Jobs an einem... Kannst du aufhören, zynische Witze zu machen? Aber es ist ja korrekt, dass der an einem PC, also einem Prostata-Carcinom, gestorben ist. Ja. Das ist schon so ein bisschen Ironie des Schicksals auch. Das stimmt. Okay. Okay. Heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl aus dem Jahre 1993. Das Buch heißt Ein ganz besonderer Saft, Urin. Ein altes Heilmittel neu entdeckt. Dazu direkt mal eine Anekdote. Ja, also wir alten Leute erzählen ja immer von früher. Moment, die Autorin, Carmen Thomas. Jetzt du. Die heißt so wie du. Ich heiße nicht Carmen. Nein, du heißt Claudia Tosca Carmen. Gerade war es noch Carmen Tosca. Ja, das ist ja primär. So, also kannst du jetzt mal deine Anekdote raushauen. Ja, folgende Anekdote. Also als ich noch zur Schule ging, das muss in den... 20ern gewesen sein. In den 1820ern. Ja. Oder auch 90ern, 1990ern wird das sein. Da hatten wir eine sehr engagierte Biolehrerin, bei der ich einen ausgezeichneten Leistungskurs genossen habe, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich schämt sie sich heute selber, mit Frau Thomas, unserer Urinfrau hier, befreundet oder irgendwie bekannt war und die dann dazu gewonnen hat, an unserer Schule einen Vortrag, da war das gerade rausgekommen, dieses dämliche Buch, zu halten. Und das dämliche Buch, hallo, das ist ein Klassiker. Ja, genau. Das ist Kunst. Und das Allerkrasseste war, also nicht nur, dass das freitagsabends war, wo ich immer Judo-Training hatte, übrigens Judo, super Sport. Aber wir schweifen für ab. Alt und Jung. Es bringt Sicherheit, Spaß und macht einen schlanken Fuß. Alle sollten Judo machen. Jedenfalls hätte ich dafür das Judo-Training ausfallen lassen müssen und es war Anwesenheitspflicht und Zahlungspflicht. Das heißt, man musste in der Schule sein hart verdientes Taschengeld dafür ausgeben, um sich verbal mit Urin besprühen zu lassen. Selbstverständlich habe ich da geschwänzt, beziehungsweise mir eine gefakte Entschuldigung geschrieben, weil ich das nicht wollte. Aber ein Klassenkamerad hat damals für ein Eklat gesorgt, weil er von seinem Vater, der Arzt war, und das natürlich schwachsinnig fand, dieses Buch, dann der Frau offen widersprochen hat und diverse freche Antworten gegeben hat, Das war jedenfalls ein kleiner Skandal, Sensation aus dem echten Leben. Und mit dieser lockeren Geschichte, Anekdote, steigen wir jetzt ein. Ich schätze mal, du möchtest wie immer den Klappentext lesen. Ja, genau. Was macht denn Peter Falk in Frauenkleidern hinten auf der Rückseite? Existieren. Also aus irgendeinem Grund ist ein Foto von Peter Falk in Frauenkleidern auf der Rückseite. Kannst du mal aufhören, so sexistisch zu sein? Wieso, was hast du gegen Peter Falk? Außerdem ist er überhaupt keine Frau. Kannst du mal aufhören, so sexistisch zu sein? Also Carmen Thomas, bekannt als engagierte Journalistin des WDR. Wieso sind da keine Anführungszeichen bei Journalistin? Naja gut, wahrscheinlich haben die einfach keine Selbstironie. Das WDR präsentiert mit diesem Buch ein eigentlich alltägliches Thema, das von vielen Tabus umstellt ist. Urin! Als Folge einer Radio-Live-Sendung entstand aus unzähligen Hörerreaktionen dieser ungewöhnliche Ratgeber mit Tipps und Erfahrungen. Übrigens da noch die gute alte Rechtschreibung Tipps mit einem P geschrieben. Mach Wer ich heute schreibt auch das immer. Auch mit 2 P? Das sieht doch scheiße aus. Ja, was siehst du heute nur noch? Damals war alles besser. Ja, das alles. Stimmt. Alles. Ich bin... Keine Nazisprüche jetzt. Nein, aber ich bin zu Fuß zur Schule gegangen. Ich bin auch zu Fuß. Ja, 12 Kilometer jeden Tag. Barfuß. Im Schnee. Ja. Und da war, damals lag noch auch im Sommer noch Schnee. Und da hast du unterwegs die Rüben fürs Mittagessen. Das waren nämlich noch Winter damals. Ja, das waren noch. Ja, und Winter. Dann habe ich nachmittags zusätzlich zu den Hausaufgaben den zugefrorenen Acker umgepflügt mit den Händen. Und es hat mir nicht geschadet und wir haben uns nicht beschwert. Ja. Ja, wir hatten ja nichts. Habt ihr auch Spatzen? Es war ja nichts da. Habt ihr auch Spatzenscheiße geraucht eigentlich? Spatzenscheiße haben wir geraucht. Okay, also dann weiter. Also das hätte es früher nicht gegeben. Ja? Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja, also wie gesagt, es gab diesen ungewöhnlichen Ratgeber mit Tipps und Erfahrungen von der Autorin, geschickt mit medizinischen, historischen und kulturgeschichtlichen Hintergründen illustriert. Da geht es zum Beispiel um Halsschmerzen, die nach ein paar Stunden weggegurgelt sind. Hartnäckige Warzen, die für immer verschwinden. Arthrose, die durch Einreiben mit Urin gelindert werden. Wunden, die blitzschnell heilen. Durst, der mit einem Glas Urin mit Eiswürfeln schneller gestillt ist, als man sagen kann, Sipp. Lederschuhe, die plötzlich keine Blasen mehr verursachen. Sowie um Gurken, die in Urin gekeimt besonders gut gedeihen. Das sind die allseits bekannten Pissgurken. Ist dem Hörer vielleicht aufgefallen, diese super Special Effects, die wir jetzt hier gerade drin hatten? Geil, geil. Für sowas haben wir das Geld. Wir sparen ja auch an nichts. Das stimmt. An nichts wird hier gespart. Wir haben sogar ein tolles Intro. Das habe ich mit so einem richtigen Sequencer gemacht. Witzig ist, dass, was ich da gerade in meinem Glas habe, tatsächlich fast so aussieht wie der gute alte bei mir auch. Nierensaft. Aber von jemandem, der ein bisschen weniger getrunken hat. Fazit, Urin ist eben ein ganz besonderer Saft, der vielfach helfen kann. Zum Beispiel, wenn man ganz dringend mal muss und den loswerden will, dann hilft das. Sonst wüsste ich jetzt nicht. Das lernen Carmen wir Thomas gleich. Leistet hier wertvolle Aufklärungsarbeit und gibt praktische Nachhilfe zu einem Thema, das alle angeht. Okay, dann möchte ich jetzt mal das hervorragende Vorwort lesen. Oh, warum, wieso? Ah, der indische Ministerpräsident Desai trinkt jeden Morgen ein Tässchen Eigenurin. Mit 96 Jahren erfreut er sich immer noch bester Gesundheit. Das kann kein Zufall sein. Mein Opa, der hat geraucht, bis er 350 war. Jeden Tag 14 Packungen Rothändle auf Lunge, Niere, Milz und Leber. Und der Mann ist 402 geworden. So ist es. Obwohl der mit 350 bei bester Gesundheit gestorben ist. So, und das Buch geht direkt los mit einer Warnung an meine zukünftige Zunft. Achtung, Bayer, BASF, Böhringer, Henkel. Wenn alle in der Republik dieses Buch lesen und tun, was das Publikum darin vorschlägt, dann bekommen sie die Krise. Und ich, stellvertretend für die Schreiberinnen, vom Gesundheitsminister einen Orden verliehen. So revolutionär kostendämpfend wird sich der Inhalt auswirken. Aber keine Angst. Sie brauchen nicht auf die Barrikaden zu gehen. Erstens werden es ja nicht alle lesen. Zweitens, der über Jahrhunderte gewachsene Ekel wird dafür sorgen, dass ihr Geschäft weiter blüht. Ja, scheiß Pharmaindustrie. Könnte man alle platt machen, alle. Ob denen das aufgefallen ist, dass man, weil sein Geschäft verrichten ist ja auch. Number one, sagt man ja. Ha, das stimmt. Schließlich fürchten die Leute bereits den Popel vom Nachbarn auf den Markttomaten mehr als alle Unkraut- und Insektenvernichtungsgifte. Und drittens, wer mag das spontan schon kaum glauben, Halsschmerzen, die nach ein paar Stunden wiederholter Benutzung von frischem Urin weggegurgelt sind. Warzen, die sich 2 Jahre jeder Behandlung widersetzen und dann nach 10 Tagen für immer verschwinden. Arthrose, die durch Urineinreibungen gelindert wird. Wunden, die mehrmals täglich betupft wurden und wie der Blitz heilen. Fenster, die mit Urin so klar wie nie geputzt sind. 10 Tage vergorener Urin, der auf den Haaren zu schäumendem, pflegenden Shampoo wird. Da stellt sich doch eigentlich die Frage bei den... es gibt ja diese Sexualpraxis. Ja. Sexualpraxis mit TS, Ualpraxis. Du weißt, dass ich das sehr gut finde, wenn du das so aussprichst. Ja, ich weiß. Die man Golden Shower nennt. Mhm. Ja, das ist so, wenn Leute sich anlullern. Ja. So. Die müssten ja nach dieser Theorie unter enormer Gesundheit, leiden ist irgendwie das falsche Wort, also damit ausgestattet sein. Gibt es da, wo sind da, ja, ich bezahle ja nicht umsonst horrende Steuergelder an die sogenannten Universitäten. Wo ist da mal eine Studie, eine epidemiologische, die untersucht, ob der allgemeine Golden Showerer, der Natursektschlürfer vom Dienst, nicht viel gesünder ist als der durchschnittliche Mensch? So ist es. Das wäre doch mal was, das interessiert auch. Das kann man auch mal in so Zeitungen drucken. Das ist richtig, das ist richtig. So, also das Buch besteht jetzt hier aus so einer eher Faktensammlung über eine kurze Geschichte der Urologie und was man so über den Harn aus medizinischer Sicht weiß. Dann kommt das Kapitel die Verwendung von Urin in der Textilherstellung und Pflege. Dann kommen Spontanreaktionen auf ihre Sendung, die sie zu dem Thema gemacht hat. Und dann kommen die Indikationen mit den Berichten der Hörer. Danach die Geschichte des Urins in der Medizin. Und das war es eigentlich im Großen und Ganzen. So. Das Buch hat, wie viel hat es? 160 Seiten ungefähr. Und ist ein komisches Format. So viereck quadratisch, kann man sagen. So, jetzt such du dir mal aus, womit du anfangen willst. Wieso muss ich anfangen? Ach, du hast ja schon das Vorwort. Ja, sicher. So, also. Ich würde mal sagen, die Medizin lassen wir weg. Das kann ja jeder, also das richtige Wissen, das kann ja jeder nachlesen. Also wo das Lulu entsteht und warum und so. Ne, das dient also der Stickstoffausscheidung, mal so aus der Biologie berichtet. Das schadet ja nichts, wenn hier auch mal was gelernt so wird. So klug, so klug. Bildung ist das richtige Wort, Bildung. Ja. Musst du mal googeln. Mach ich nicht, ist mir zu kompliziert. So, Textilpflege, ja, ich würde sagen, das ist ja irgendwie... Also interessant ist nur der therapeutische Bereich, würde ich sagen. Ja, das ist besser. Ist besser. Was ich mich immer frage, ist, wie würde es klingen, wenn man ein Eichhörnchen wäre? Was würde man dann sagen? Ich würde sagen, wir nehmen mal... Was ist denn hier? Ich könnte das ja mal hochpitchen und klingen und schauen, wie es klingt, wenn wir Eichhörnchen wären. Das wäre schön. Wärst du auch gerne ein Eichhörnchen? Heute Morgen habe ich 2 im Park gesehen. Die haben einander gejagt. Das ist ja alles furchtbar. Hier ist ein komplettes Transkript dieser Sendung drin. Da steht Plätschergeräusch. Ja. Also das kann man nicht alles vorlesen. Das ist viel nein, zu, nein, nein. Das interessiert ja auch niemanden. Das ist schlimm hier. Da sind auch irgendwelche... Oh, Moment. Steht hier auch was über Homöopathie etwa? Nur Soden? Das ist ja eigentlich Homöopathie. Ja, aber das ist ja so wie, wie neulich der Fall in Kentucky. Wie war das? Wie mein? Oder wo war das in den USA, wo einer irgendwo reingestrollert hat? Ich weiß nicht, hat? Wo das war. Ich glaube das. Ich lese jetzt mal erst diese Einleitung zur Sendung und dann ein paar Reaktionen. Also vielleicht kann man das ja in dieser modernen Erfindung namens Mediathek nochmal nachhören. Das ist ja von 93. Hallo, eben. Wozu bezahlen ich eigentlich meine Gebühren, wenn das nicht drin ist. Ja? Ich habe extra jetzt... Skandalös wäre das. Skandalös. Der GEZ was überwiesen demnächst. Da können die doch auch mal ältere Sendungen... Ja, aber sind dir nicht 50% erlassen worden davon? Das stimmt. Das ist einfach nur die Ausrede, damit die weiter Werbung machen können. Also alles Verbrecher. Alles Verbrecher. Euro-Teuro, sag ich immer. Euro-Teuro. So, ich lese jetzt die Sendung. Nach den Vorarbeiten... nach den Vorbereitungen... Ich muss erstmal einen Schluck Urin nehmen, das ist ja furchtbar hier. Schon sind die Halsschmerzen weg. Nach den Vorbereitungen ging ich neugierig, amüsiert, aber auch mit leichtem Schudder. Warte mal kurz, ich muss mal kurz Schudder googeln. Ich kenne das nicht. Kennt jemand Schudder? Nee. Ist damit Schauder gemeint? Weiß ich nicht. Der Mann hat jetzt ja hier sein Netbook. Ja, wir sind multimedial. Genau. Aha, das scheint ein rheinischer Terminus zu sein, der mir nicht bekannt ist. Also Schudder ist hier Kopfschuppen und Ausschlag. Schuddern, das Wort mit dem Schaudern zu vergleichen. Aha. Gut, also offensichtlich ist Schauder gemeint. Aber auch mit leichtem Schudder in die Sendung. Mich interessierte sehr, wie das Publikum auf dieses Thema reagieren und was es von den Experten berichtet würde. Wie würden sie sich überhaupt verhalten? Das Team war an diesem Morgen gut gelaunt, wir witzelten über die Sache. Aber wir hatten keine Vorahnung, wie groß die Lawine sein würde, die wir nun lostraten. Das ist ja fast wie eine Mission ins Weltall. Es war nicht sonderlich warm an diesem Morgen. Das konnte man nicht von dem Urin sagen, den ich mir genüsslich das Bein hinunterlassen habe. Oh nein, Entschuldigung, bin in der Zeile verrutscht. Das wunderhübsche mittelalterliche Städtchen Pisshausen, Bad Münstereifel, präsentierte sich zunächst mit grauem Himmel. Der U-Wagen stand gleich rechts vom Sacktürmchen. Sekttürmchen, verstehen Sie? Ist noch besser. Steht da wirklich. Ja. Von dessen Größe ich eher enttäuscht war. Als ich dann hineinging... Was ist mit deiner Mutter? Oh Gott, meine arme Mutter. Als ich dann hineinging, war ich geradezu entsetzt. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass man tatsächlich das kreisrunde Türmchen schlicht der Gemeindebücherei zugeschlagen hatte. Ja, da ist aber auch Entsetzen. Ja, das ist die außer richtige Reaktion. Der äußeren Form an den historischen Gebrauch des Gemäuers. Wie sollte ich nun einen interessanten Einstieg schaffen? In Büchern blättern? Mit Karteikästchen klappern? Da ich stets bemüht bin, die Sendung mit einem Hörbild anfangen zu lassen, wir erinnern uns, die Sendung fing mit einem Plätschergeräusch an. Wie hat sie das wohl gemacht? Ich nehme an, laufen lassen. Ja, ich denke auch. Und ich meine jetzt nicht die Aufnahme. Anfangen zu lassen und der Ort außer Bücher nichts bot, beschloss ich im Nachbarhaus einen Eimer und einen Topf mit Wasser auszuleihen. Die Frau ist quasi MacGyver. Der Gedanke, dass das Wassergießgeräusch in einen Eimer nach der Ansage des Themas die wüstesten Fantasien wecken würde, schien mir, nachdem sich kein mittelalterliches Geräusch anbot, zumindest amüsant. Diese Narren, denen werde ich's zeigen. Wie üblich sprach ich als nächstes Passanten und Passantinnen auf der Straße an, die eigentlich nicht zum Ü-Wagen kommen wollten. Denn ganz Unbefangene drücken stets am nächsten das aus, was die Hörerinnen und Hörer am Radio auch empfinden. Interessant. Passanten und Passantinnen, aber Hörerinnen und Hörer. Das kann doch kein Zufall sein. Man wird verwirrt. Kann man eigentlich sagen, wer nicht verwirrt wird? Ja. Ah. Was die Hörerinnen und Hörer am Radio auch empfingen. Ich erinnere mich noch an die entgeisterten Blicke, als sie erfuhren, dass wir sie zu einer Sendung über das Thema Urin mit in den... Das waren diese Geigen, verstehst du? Ja. Das soll Gefahr bedeuten. Das muss aufhören. Nein! Einfach aus Prinzip. Ja. Jetzt du. Flipper Granais. Hat uns mal wieder eine Darbietung. Aber machen Delfine nicht auch irgendwie... nur Chewbacca. Es ist mal wieder soweit. Ein weiterer stolzer Augenblick. Im Leben von Wookie Granus. Kannst du jetzt mal bitte weiterlesen? Wir sind ein seriöses Bildungsformat. Ja, wenn du mit Schwitzen und Dampfen und Beben fertig bist. Okay. Also, ich erinnere mich noch an die entgeisterten Blicke, als sie erfuhren, dass wir sie zu einer Sendung über das Thema Urin in den Sektturm, verstehen Sie, mitnehmen wollten. Aber Gott sei Dank fanden sich Leo Broslachs und Marianne Binz zu dem mutigen Schritt mitzumachen bereit. Wir bildeten einen kleinen Stuhlkreis im Sektturm in unserer Mitte der Eimer. Ernsthaft kam Thomas, ernsthaft. Und der Topf mit dem Wasser. Awesome. 9.20 Uhr der Vorspann und dann ließen wir es laufen. So, jetzt kommt das Protokoll der Sendung und das lasse ich jetzt mal weg, das sind hier irgendwie 1000 Millionen fast Seiten. 30 Seiten. Ist auch eh egal, das kann man sich ja dann in der Mediathek der Zukunft angucken. Mhm. Und man muss auch nicht Professor Schadelwald über Kohlsuppe oder was auch immer da salbadern hören. Viel interessanter ist es ja, dass Cornelius ein T-Shirt anhat mit dem Widerstand ist zwecklos Motiv. Dass wir im das Kapitel auch mit dem Mannequin Piss aus Belgien oder wo der steht, der eine unfassbar schlecht grafisch bereitete Sprechblase hat mit Urin, der unheimliche Saft oder fast alles über Anführungszeichen Pippi mit 2P, was natürlich falsch ist, denn das ist der Name von dieser Langstrumpf, von der ersten Frau, die ich in Strapsen gesehen habe und nicht die Abkürzung für oder das Kinderwort für Urin, das schreibt man mit einem P. Hätte man auch recherchieren können, aber gut, damals gab es glaube ich noch kein Internet. Da war das alles noch im, was hatte man? Den Brockhaus hatte man. Ja, das so, stimmt. Also nach der Sendung jedenfalls, alle Beteiligten waren aufgekratzt und animiert nach dieser Sendung. Wir hatten das Gefühl, etwas Neues, Altes und Hochspannendes berührt zu haben. Überall, wo ich hinkam, wurde ich in der Folgezeit auf die Sendung angesprochen. Zunächst nur mit Erstaunen, mit Überraschung und Schauder. Wieso jetzt Schauder und nicht Schudder? Man weiß es nicht. Das Publikum reagierte inkontinent. Kleiner Wort. Ich schweife ab. Ja. Das Publikum reagierte in verschiedenen Stufen. Die am folgenden Donnerstag vorgelesenen Zitate aus der Post vermittelten einen guten Eindruck über die Stimmung, die zunächst herrschte. Spontanreaktion, Einschätzung der Sendung. Marga T. aus Essen. Eine ganze Hallo-Ü-Wagen-Sendung mit Pinkeln zu verpinkeln, das war Scheibenkleister. Ich war jedenfalls die ganze Zeit gegen den Strich gebürstet. Lissy F. aus Düsseldorf. Das Thema Urin sollte weiter diskutiert werden. Es wäre lohnend für Mensch und Krankenkasse. Hochheilig lebe die Natur und wir sind ein Teil davon. Cornelius C. aus Köln. Da will man gar nicht wissen, was sich die durchgeschmorte Olle morgens aufs Brot schmiert. Dagmar K. aus Herford. Ich fand Ihre Sendung durchaus nicht ekelerregend, sondern sehr informativ und unterhaltsam. Dr. Bernhard K., Tropenarzt aus Düsseldorf. Ich hoffe, der hat unter seinen Brief geschrieben, Dr. Bernhard K., Klammer auf, Tropenarzt, Klammer zu. Aus Düsseldorf. Der Ethnologe Thomas Hausschild sprach in der Sendung von Mückenbissen. Dies ist falsch. Die Mücke heißt ja auch Stech und nicht Beißmücke. Ausrufungszeichen. Das in Ihrer Sendung erwähnte Schwarzwasserfieber kommt nur bei einer der drei Malariaformen, nämlich der Malaria tropica, vor und ist meist tödlich. Zum Schluss, die heutige Sendung fand meine Frau und ich hervorragend. Einfach mal eine Runde klugscheißen. Von keiner kommt. Eugen B. aus Andernach. Habe Ihre schöne Sendung über Urin mit Vergnügen gehört. Sie war auch sehr nützlich. Die Apotheke in der Blase. Gott sei Dank haben wir seit Hippokrates nicht alles angewendet, was uns die Chemisten anbieten. Sonst wäre die Menschheit schon ausgestorben. Wolfgang K. vom Gesundheitsamt Bielefeld. Durch Zufall erfuhr ich heute das Thema Ihrer Sendung. Dabei erinnerte ich mich an einen Artikel im Spiegel, der ist hier in Großbuchstaben, deswegen muss ich das rufen, mit dem Titel Schöne Kur. Besonders interessant und eine wirksame Therapie versprechen ist meines Erachtens der Ratschlag des indischen Gelehrten Raochi Bai. Mani Mini Pimmel Patel. Kannst du mal aufhören, so ein Rassist zu sein? Oh, nämlich auf dem Moment, auf der Doch, Bär. Kurz! Stopp! Gegen Ottern gerettet zu urinieren. Damit. Gegen Osten gerichtet zu urinieren. Jetzt, das ist doch wieder jetzt, jetzt kommen sie doch wieder mit, das ist moslemfeindlich oder was? Ja, das stimmt. Und anschließend den Urinrest in einem Behälter zu sammeln und zu trinken. Sicherlich würde eine praktische Vorführung zur Bereicherung der Sendung beigetragen haben. Oh, schön. Eine schöne Grammatik. Würde beigetragen haben, das findet man nicht mehr oft heutzutage. Susanne D. aus Alfeld. Ich kommentiere das jetzt einfach nicht weiter, weil das völlig krank ist, was der da von sich gegeben hat. Ich möchte, dass Sie in der Sendung live pinkeln und das dann trinken. Nein, das muss ein Fakir machen. Das stimmt. Und zwar gegen Osten. Und Leute, die Urin saufen, die würden dann auch das Badewasser vom Fakir kaufen als Heilmittel. Ja. Susanne D. aus Alfeld. Das war für mich die interessanteste Sendung der letzten Zeit. Der Welt. Der letzten Zeit. Und mir ging es wie wahrscheinlich den meisten Zuhörern. Ich habe über den Urin viele faszinierende Dinge erfahren, die mir sogar einige Hochachtung abgenötigt haben. Wenn es auch sicher nicht jedermanns Sache ist, ein Tässchen dieses besonderen Saftes zu sich zu nehmen oder ihn als Gesichtswasser zu benutzen, so sind doch die Eigenschaften als Heilmittel für mich sehr eindrucksvoll dargestellt worden. Die Experten haben dieses Mal, ob ethnologisch, chemisch oder medizinisch, viel Wissenswertes beigetragen, ohne nur zu dozieren. Und auch der Humor kam nicht zu kurz. Das hatte ich, ehrlich gesagt, von diesem Thema nicht erwartet. Das waren die Spontanreaktionen. Jetzt kommen noch Urin als Allzweckmittel. Ich lese mal den Brief von Mareike G. aus Remscheid, 7 Jahre alt. Ja, die hat das wohl auch gelesen. Gehört. Mein Opa hat meiner Mama erzählt, dass früher im Krieg... Natürlich. Natürlich. Was auch sonst. Wenn es kein Desinfektionsmittel... Ja, Sie haben hier den Originalbrief von Mareike auch abgedruckt. Der tatsächlich Desinfektionsmittel nicht richtig geschrieben. Mit C. Ja, das ist, kann man lassen. Aber immerhin. Desinfektionsmittel gab, die Soldaten über die Spritzen pinkeln mussten, wenn sie eine Spritze brauchten. Mein Opa lebte damals in Südostasien. Ich fand Ihre Sendung sehr schön. Danke für die Information, kleine Mareike. Ich hoffe, du schämst dich heute dafür. Wahrscheinlich lebt die nicht mehr, wenn die das immer noch macht, über ihre Spritzen zu schullern, dann... Urin ist ja meistens relativ steril. Ja, aber nicht, wenn man eine Harnwegsinfektion hat. Das stimmt. Und das hat man als Frau ja schon mal öfters. Als Mann kann man das auch haben. Ja, aber Frauen haben das öfter. Ja, aber Soldaten. Ja, das ist Mareike ist ein Mädchen. Die ist bestimmt Berufssoldatin geworden. Ja, dann ist die erst recht tot. Ja, das stimmt. Okay. Was machen wir denn jetzt hier? Urin als Allzweckmittel. Oh, das muss ich noch lesen. Diethelm B. aus Mettmann, dass sie nicht wussten, dass Urin auch eine Geheimtinte sein kann, lässt sich nur damit erklären, dass sie keinen Karl May gelesen haben. Jetzt kommt ein Auszug von Karl May. Wir kennen viele Arten von geheimen Schriften, die sehr schwer zu entdecken sind. Die euren aber sind so einfach, dass keine große Klugheit dazu gehört, ihre unsichtbaren Wörter sichtbar zu machen. Rate einmal, womit diese Worte geschrieben sind. Sag es mir, Old Shatterhand, mit Harm, Winnetou. Unmöglich, doch, nein, doch. Wenn du es mit dem Harren eines Tieres oder eines Menschen schreibst, so verschwindet die Schrift, sobald sie eingetrocknet ist. Hältst du das Papier dann über das Feuer, so verbrennt es. Nein, so werden die Züge schwarz und du kannst sie lesen. Und warum? Ist besser. Richtig. Okay. Eigenurin als Arznei. Also jetzt geht's mit den Indikationen los. Was die Leute so selbst schon alles gemacht haben. Da schreibt zum Beispiel Christel K. aus Gelsenkirchen. Da sieht man ja wieder, wie weit wir heute schon von natürlichen Heilmethoden entfernt sind. Auch ich habe mal mit Urin gurgeln müssen, weil ich Scharlach hatte, habe es aber erst nach meiner Genesung erfahren. Ob ich dies so einfach runtergekriegt hätte, wenn ich es vorher gewusst hätte, weiß allerdings auch ich nicht. Ach. Dann schreibt Ella B. aus Paderborn. Ich wollte Ihnen nur mal schreiben, dass mein Mann als Kind eine sehr starke Diphtherie hatte. Damals hat ihm ein jüdischer Arzt das Leben gerettet, indem er ihm sagte, er solle seinen Urin trinken. Das hat er befolgt und es ging wieder bergauf mit ihm. Das ist natürlich ein wissenschaftlicher Beweis. Ja, das stimmt. Ah, das ist so gut. Jetzt kommt für Haut und Haare. Willst du nicht hier noch das dritte lesen? Nee, das ist ja nur allgemein. Und jetzt kommen die spezialisierten Anwendungen für Haut und Haare. Also jetzt kommen jetzt für alle Organsysteme kommen jetzt irgendwelche Flitzpiepen, die sich das also getrunken oder sonst was haben. Also mit dem guten alten Anekdoten statt Evidenz. Ich hatte mal das und dann habe ich ein Schlückchen Mumps genommen. Übrigens Mumps, Morgenurin-Mittelstrahl, Abkürzung. Mumps ist übrigens auch das schwedische Wort für lecker. Weißt du, was Bröllop heißt? Hochzeit, glaube ich. Richtig. Und Scoopwagterin. Förster? Förster. Ja, Mann, können wir gut Schwedisch. Warte, ich kann auch noch sagen, auch höre der Medei. Oh, tack so mycket. Sverige. Hey. Ja, okay, können wir weitermachen? Smörrebröt übrigens, das nur mal als aber eben, wollte ich gerade sagen, um mal eine kleine Verbraucherinformation abzusondern, ist eben nicht schwedisch, sondern dänisch. Schreibt sich mit so einem charmanten durchgestrichenen Ö. Mein Kieferorthopäde hieß ja auch Sören. Und heißt nichts anderes als Butterbrot. Und der hatte auch ein durchgestrichenes O im Namen. Das sah vielleicht cool aus. Das, da will man doch gleich Däne werden. Oder Kieferorthopäde. Denn die lügen auch nicht. Dorothea W. aus Köln sagt, ihre Sendung hat mir meinen kostbaren Saft näher gebracht. Da krieg ich Plack, wenn ich sowas lese. Diese Leute, die dann ihre eigenen verdammten Körperausscheidungen anzubeten beginnen. Das ist dann auch eine, die dann irgendwie Jesus ausschwitzt oder sowas. Ja, kannst du bitte weitermachen. Ganz schön merkwürdig. Da fließt etwas Tag für Tag aus uns heraus und wir schenken ihm keine Beachtung. Doch schon einen Tag später hat sich mein Bewusstsein etwas geändert. Ich habe im Gesicht kleine Unreinheiten, Mitesser oder so ähnlich. Bisher war ich bereit, ziemlich viel auszuprobieren, um eine schöne glatte Haut zu haben. Aber Morgenurin? Zuerst gehört eine Portion Überwindung dazu, mit Schmackes in den Ventilator zu streuen. Entschuldigung. Doch dann dachte ich immer an diese nette, lebens- und urinsprühende griechisch-deutsche Frau. Wie natürlich, und das ist es ja eigentlich auch, sie davon sprach. Es hat mir sehr geholfen. Vielen Dank Ihnen, die Sie nochmal nachgefragt haben. Und danke an diese Frau. Urinella. Ob's hilft, werde ich ja sehen. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Oh, unbedingt. Tun Sie das, Frau W. aus Köln, denn diese Geschichten, da möchte man auch die Fortsetzung hören. Das stimmt. Was haben wir denn noch aus für Haut und Haare? Man könnte eigentlich mal, was ist eigentlich mit Interaktion mit den zahlreichen Nutznießern unseres Produktes hier? Was mit denen? Also ich biete jetzt an dieser Stelle an, ganz unbürokratisch, alle Einsendungen, sagen wir mal die ersten 1000 Einsendungen, vorzulesen, hier on air auf unserem kleinen Podcast von den Urinerlebnissen unserer Hörer, ja, genau. Und Hörern und keinem Geschlecht eindeutig zuordnenbaren Hörenden. Genau, einfach als Kommentar unter diesem Beitrag und wir lesen das dann einfach vor. Aber nur die ersten 1000, also ihr müsst euch beeilen, also wahrscheinlich in den ersten 5 Minuten dürfte das ja bereits erledigt sein, das Thema. Und die ersten 1000 lesen wir dann verteilt über die nächsten 37 Folgen, die wir noch geplant haben, vor. Ein ungefährer Wert. Ich würde sagen, das schafft auch eine Bindung, kann man sagen. Ja, das ist schon ja, das so ein stimmt. Bisschen auch da. Identity. Möchte man auch mitmachen. Okay, also Margot G. aus Balduinstein. Spalturinstein. Verstehen Sie? Worüber man nicht alles sprechen kann. Nun möchte ich zu dem Thema eine Erfahrung beitragen, um damit sicher manchen Betroffenen zu helfen. Ich hatte harte und oft kalte Hände. Eine alte Dame... Ich dachte, jetzt kommt Stuhl. Eine alte Dame gab mir den Rat, die Hände abends mit Urin zu benetzen und an der Luft trocknen zu lassen. Ja, dann werden die warm, das ist schon klar. Ich befolgte ihren Rat, wenn auch anfänglich mit Unbehagen. Seit der Zeit habe ich heile und warme Hände. Ich suchte mir die Erfahrung zu erklären. Memo an mich, Frau Margot, gehe aus Balduinstein nicht mehr die Hand schütteln. Mehrfach hatte ich von Ärzten den Satz gehört, nicht so viel Seife. Ja, sie hat dann die Seife weggelassen und stattdessen Pisse genommen. Super. Ah, wegen jetzt kommt bestimmt der Säureschutzmantel. Man weiß allgemein, dass die Haut einen natürlichen Säureschutzmantel hat. Das ist ja wohl bekannt. Dieser wird vom häufigen Waschen zerstört. So glaube ich, dass die Säure meinen Händen gut bekommt. Mhm. What? Wenn es danach geht, würde ich ja mal vielleicht Essigsäure oder Salzsäure nehmen. Das ist Perchlorsäure. Deutlich saurer als Urin. Die explodiert auch so lustig. Und macht die Hände schön. Sag mal, ist eigentlich, ich glaube, Hexafluoroantimonat, ist das die sauerste Säure, die es gibt? Das oder Zitronensaft? Oh, ich glaube Zitronensaft. Nee, welche ist das denn? Das ist die sauerste Säure, die ist irgendwie aus Antimon und Fluor. Ja, oder aus diesen komisch geformten gelben Südfrüchten. Aber das ist wissenschaftlich, glaube ich, noch nicht ganz erforscht. Apropos Säure. Ja, bitte. Was ist eigentlich mit diesem Crepe-Stand-Typen aus Bonn los? Was ist mit dem? Der hat, also ich kaufe gerne freitags in der Fußgängerzone in Bonn so einen Crepe mit Nutella. Das ist bekanntlich eine der leckersten Mahlzeiten, die sich denken lassen. Und da gibt es diesen Crepe-Onkel, der die macht. Ich glaube, dieser rote Stand. Es gibt auch noch so einen blauen, das ist irgendwie so ein Araber oder so. Es gibt auch einen im Hauptbahnhof unten. Ja, aber der rote Crepe-Kerl, der hat immer so eine Mütze. Ja, ich weiß, wen du. Da kaufe ich auch immer welche, weil der auch schon mal einem Obdachlosen einschenkt. Habe ich auch schon gemacht. Da kostet der Crepe mit Nutella 2 Euro. Die kosten ja auf den Volksfesten oder so inzwischen das Doppelte. Früher hätte es das nicht gegeben. So, auf jeden Fall der Typ hat die Hände so krass kaputt. Die sind also das Death Valley ist gegen diese Hände sozusagen blühende Landschaften voller grüner Grasnarben und Orchideenpracht. Fasst er denn die Crepe dann auch mit seinen bloßen Händen an? Nee, der hat so seinen Bratpatscher und tut das immer auf so einen Teil. Aber ich frage mich einfach, wenn der Typ, gut, der arbeitet an der frischen Luft und hantiert da wahrscheinlich irgendwie rum, aber der hat da so drüsche Hank, wie man im Rheinland sagt. Der kann doch mal mit seinem Wägelchen beim DM vorbei eiern und sich da irgendwie Melkfett oder was kaufen. Das würde doch, also, ist jetzt mein Tipp. Ja, der hört ja sehr wahrscheinlich den Podcast. Lieber Crepe-Onkel, ich mag gerne deine Crepes und bald ist Freitag und ich kaufe wieder einen. Aber kauf dir mal eine Tube irgendwie Camelosan. Hm. Nee, das ist keine Creme, ne? Das ist irgendwie so ein... Kauf dir meine Tube... Google. Melkfett. Melkfett oder Vaseline. Geht auch. Ist besser. Ja. So, also jetzt hier. Weiter geht's. Du bist dran. So, jetzt noch irgendwie ein bisschen was aus den Langzeitreaktionen zum Thema Kritik und Ekel. Wir sind noch lange nicht zu Ende. Nee, diese Kommentare muss man ja nicht alle vorlesen. Da kriegt man ja offene Füße von. Das sind die Indikationen. Also. Daraus besteht dieses Buch zum größten Teil. Ach das. Ach das ist ja... Was soll denn das? Das ist ja totale Scheiße, voll der Betrug. Ja, aber dafür hat ja irgendwie jemand dieses Buch gekauft. Aber man will doch nicht hier so doch, genau, 8 Zeilen Absätze von Lieschen Müller und Hänschen. Na klar, man will sich Tipps holen. Ja, aber das ist doch unseriös. Ach übrigens, noch ein kleines Anekdötchen am Rande. Weder aus diesem Buch noch aus Äußerungen von der Frau Thomas während dieser Sendung, noch aus der direkten Konfrontation von meinem damals Renitenten, habe ich ja schon geschildert, meinem Klassenkameraden, ging hervor, ob die Frau Thomas selber eine alte Natursektschlürferin ist. Und ich wette, genau wie die sogenannten Modeschöpfer, die immer, wenn da auf diesen Modeschöpferlaufstegen diese grotesken Kreaturen mit irgendwelchen vollkommen untragbaren Bizarrerien entlang stolpern, daneben sitzen und sich innerlich kaputt lachen. Würde ich auch machen. Dass irgendjemand so verrückt ist, das anzuziehen und am Ende auch klar sogar zu kaufen, sitzt die Thomas ganz bestimmt zu Hause und hat basketballgroßen Ekelherpes bei der Vorstellung, selber mal so eine Stange Wasser zu trinken, ja, Sie wissen schon. Und ekelt sich über den Pöbel und die einfachen Leute, die da voll drauf abgefahren sind und eingestiegen sind und jetzt dann da brav und treu, husarentreu ihre Strull-Anekdoten, ja, ist doch großer Spaß, zum Besten geben. Und die, das ist bestimmt, boah, nee, das ist der typische zynische Bastard-Journalismus von heute. Ja. Den gab es damals auch schon. So, also, Langzeitreaktion, Kritik und Ekel. Was können wir denn hier mal? Ich glaub, das ist gut, Franz W. aus Münster. Das ist bestimmt einer, der vom Krieg erzählt, so vom Namen her. Dass Urin ein ganz besonderer Saft ist, war den meisten Hörern sicherlich bekannt. Gibt es doch manche Überlieferungen, egal ob Wahrheit oder Dichtung. Denkt man etwas tiefer, dann kann man mit Recht behaupten, der Körper des Menschen ist eh eine erstaunliche Schöpfung. Ist gleichzeitig Pharma- und Chemiefabrik. Es ist, ein Wunder. Es ist schon ein Wunder, wenn man diesen Kreislauf einmal genauer beleuchtet. Urin als Ankündiger von Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes, Nierenleiden, aber auch als Heilmittel, und das kenne ich aus dem Krieg. Natürlich. Bei wundgelaufenen Füßen. Da ich mir einfach drauf, ihr Pinkel. Ist besser. Bei dem Gedanken allerdings, Urin zu trinken, überkommt auch mich der Ekel. Ich habe mich aber gleichzeitig fragen müssen, was ich und auch andere Menschen tun würden, wäre Urin bei einer tödlichen Krankheit das einzig mögliche Heilmittel. Ja, da muss man sich sehr lange fragen, ja, was man genau da machen würde. Ob man sich ein bisschen ekelt oder qualvoll verendet. Ich nehme qualvoll verendet. Ich auch, ist besser. Ich glaube, dass bei diesem Gedanken klarer wird, warum Urin früher als Heilmittel getrunken wurde oder teils heimlich verabreicht wurde. Wenn auch mit einem grummeligen Gefühl im Magen, aber warum soll Urin nicht auch eine gewisse Heilkraft haben? Urin ist ein Produkt unseres Körpers, ebenso wie auch unser Blut. Und das wurde, ich weiß nicht, ob es heute noch gemacht wird, zur Eigenblutspritzung benutzt gegen Geschwüre, die sich hartnäckig in manchen Körper gefressen hatten. Dieses habe ich selbst an mir erlebt. Es hat geholfen. Natürlich. Jedenfalls, Frau Thomas, Ihre Sendung war sehr lehrreich für uns alle und gleichzeitig eine gute und wichtige Feriensendung. Was hat der sich Urin gespritzt? Eigenblut. Urin ist ein Produkt unseres Körpers, ebenso wie auch unser Blut, und das wurde zur Eigenblutspritzung benutzt. Siehst du? Sinnentnehmendes Lesen, das bringe ich manchmal meinen Nachhilfeschülern bei. Ja, aber dazu setzt ja voraus, dass da Sinn drin ist. Ja, ich habe ihn verstanden. Abkürzung für ISDN, ist Sinn drin? Nein. Oh je. Nicht hier jetzt rumdaddeln. Doch, ich gucke nach Urin. Wieso? Das nennt man interaktiv. Musst du mal googeln. Ich kenne mich damit nicht aus. Kennst du Google? Nee. Was ist das? Das ist so eine Kopfbedeckung aus dem Mittelalter. Also. Die Google. Das Beste. Ah, hier, eine gute Zuschrift. Eine Hörerin aus Melle, die gern ungenannt sein möchte. So wie die wissenschaftliche Medizin auf den Versuch angewiesen ist, so ist es auch die naive, sprich Volksmedizin, die im Übrigen wertvolle Erfahrungen in sich birgt, die jedoch nicht mehr bewusst sind. Das Endergebnis zählt. Wer heilt, hat recht. Ich krieg Plag. Ja, ich auch. Ah, Pertussis, Keuchhusten. Kannst du mal kurz schauen, wie viele Leute davon sterben? Überlebensrate von Pertussis? Ja, lies mal weiter. Mein Sohn hatte vor 2 Monaten sehr schlimm Keuchhusten. Nach den Briefen habe ich dann gedacht, ich werde es ausprobieren. Es hat mich viel Überredung gekostet, den Kleinen dazu zu bringen, in ein Glas zu pinkeln und dann mit seinem Urin zu gurgeln. Aber da gleich nach dem ersten Mal die Hustenanfälle schon weniger bedrohlich verliefen, machte er weiter. Also, 2003 280.000 Todesfälle durch Keuchhusten. Schön, schön. Das heißt, das ist nicht untödlich. Ich finde es gut, wenn man dann sein Kind zwingt, Urin zu trinken, anstatt zu einem richtigen Arzt zu gehen. Ja. Ich meine, in Urin ist natürlich wesentlich mehr Wirkstoff als in jedem Homöopathikum. Das stimmt. Das jetzt nicht, hat jetzt mit Keuchhusten nichts zu tun. Aber falls man zum Beispiel Harnstoffdefizienz hat, ja, ist Urinsaufen super. Ja, aber wieso denn, warum kann man nicht einfach normal synthetisierten, okay, Harnstoff nehmen? Vielen Dank, Google. Wenn man Urin trinken bei Google eingibt, kommt ein Bild von einem Mann, der sich einen Affen übers Gesicht hält, der dem in den Mund schifft. Das Internet ist ein kranker Bastard. So viel mal. Okay, die Krankheit nahm eine dramatische Wende, der Husten ging rapide zurück. Nach einer Woche verlor er seine schlimmen Ängste, die vorher jeden Anfall begleitet hatten, und nach weiteren 2 Tagen blieb nur noch 5-mal kurzes Hundegebell vor dem Schlafen übrig. Wie lange dauert das eigentlich so? Was denn? So Keuchhusten? Man weiß es nicht. Vermutlich ist das kein wirksames Mittel gegen Keuchhusten. Ah, okay. Dr. Med. Katharina F. aus Köln. Kannst du vielleicht mal hier wieder aufpassen? Als Ärztin begeistert mich simple, wirksame und billige Krankheitsbehandlungsmethoden als Gegengewicht zum ausufernden Arzneimittelkonsum. In erster Linie denke ich da an die Therapie mit Eigenurin, die ich vor Jahren durch Ihre Sendung kennenlernte und seitdem erfolgreich als Hausmittel praktiziere und propagiere. Leider sind ausschließlich Frauen dafür zu gewinnen. Während ich vorher mehrmals jährlich wegen eitriger Bronchitis Antibiotika schlucken musste und dennoch wochenlang von Husten geplagt wurde, hatte ich, seitdem ich regelmäßig mit besagtem Hustenmittel gurgele, keinen nennenswerten Infekt mehr. Mich begeistert die Unabhängigkeit, die man mit dieser überall auch im Urlaub verfügbaren Methode gewinnt, die übrigens bei entsprechender Verbreiterung die Kosten des Gesundheitswesens erheblich verringern könnte. Das Mittel hilft auch gegen Hautkrankheiten aller Art oft ganz erstaunlich. Ja. Hier. Brunhilde S. aus Essen, wie immer. Ne, der Name, könnte man denken, die ist jetzt nicht 14. Und In der Tat. Alpecin. Als Kind musste ich bei Angina immer den eigenen Urin schlucken. Natürlich musste. Der wurde mir als Tee gereicht. War es doch im Krieg! Für die Mutter das einzig helfende Medikament. Erst viel später habe ich es erfahren. Ein schöner Erfolg. Hier. Kannst gleich weitermachen. Ich erinnere mich genau, Dieter H. aus Bad Salzuflen, an meine Kindheit, wo meine Geschwister und ich in den Jahren von 1944 bis 1948, natürlich, in einer Zeit, wo Medikamente nicht immer zu bekommen waren, durch eine Eigenurinbehandlung, in Anführungszeichen, unsere chronischen Erkältungen mit schweren Halsinfektionen überstanden haben. Ich habe später mit meinen Eltern über diese Methode und Durchführung ausführlich gesprochen. Durch den frühen Tod meines Bruders im Kindesalter, Keuchhusten übrigens, haben meine Eltern in der Eigenurinbehandlung durch Gurgeln die letzte Möglichkeit gesehen. Tja, hat wohl nicht so ganz geklappt mit dem Bruder, ne? Mhm. Die Erfolge waren verblüffend und nachhaltig wirkungsvoll. Ja, stimmt, der Dieter H. ist ja nicht gestorben am Keuchhusten. Das ist ja der Beweis. Ein hoch angesehener ehemaliger Bergmann aus Gelsenkirchen namens Onkel Willem, Zitat, vollständiger Name ist bekannt, war Anfang des Krieges in meine westlippische Heimat gezogen und hier als Heilpraktiker und Augendiagnostiker sehr bekannt. Ja, der war immerhin Bergmann. Durch seine initiierte Eigenurinbehandlung, in Anführungszeichen, hat er vielen Menschen in den schweren Kriegsjahren und danach geholfen. Viele Jahre später habe ich als einer der ersten Wehrpflichtigen mit US-Soldaten in der Nähe von Hammelburg ein besonderes Trainingsprogramm absolviert. Nein. Unter Punkt 3 einer 10-Punkte-Medizinhilfe wurde für bestimmte Situationen die Eigenurinbehandlung empfohlen. Uringurgeln und Einreiben am Oberkörper in, Zitat, Gruppenstärke vergesse ich nie. Hey, wie das geplätschert hat. Wir strullten wie die Rennpferde uns gegenseitig auf die Torsi. Das machte Spaß. Angeblich wurde diese Selbsthilfe von Indianerstämmen übernommen. Ja, kein Wunder, dass die ausgestorben sind. Dr. Koch! Was denn? Die sind alle ausgestorben. Erstens mal heißt es Native American und außerdem sind die ja wirklich alle in Infektionen gestorben. Alle? Ja, die meisten. Gibt ja keine mehr. Wenige. Und die leben im Elend und machen Spielcasinos, um die Reichen auszunehmen. Die Weißen. Das ist so, lies mal ein Buch. Dr. An dieser Stelle übrigens eine Literaturempfehlung. Begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses. Man kann nicht mehr aufhören zu weinen. Kannst du mal jetzt und aufhören mit dieser Betroffenheitssache? Der Schuld, die du hast gar keine die Schuld Pilgerväter, auf dich geladen. Nein, ich nicht, aber die Pilgerväter, die sich das mit diesem Genozid, kann man sagen, auf sich geladen haben. Also hier, klare Literaturempfehlung, begrabt mein Herz an der Biegung des Flusses. Kaufen Sie das jetzt, lesen Sie das jetzt. Ich habe auch eine Literaturempfehlung, nämlich Laura zieht um. Einfach mal googeln. Super. Ja, das ist das einzige Buch, was Claudia gelesen hat. jedenfalls geht es noch weiter mit Dieter H. aus Bad Salzuflen. 1963 habe ich bei einer Reportage über deutsche Fremdenlegionäre während des Algerienkrieges festgestellt. Wieso weiß der 1986 noch, was er 1963 im Fernsehen gesehen hat? Egal. Festgestellt, dass auch bei dieser Truppe die Eigenurinbehandlung für Notsituationen bekannt war. Ich bin immer wieder verblüfft über die Heilerfolge, die dieser Methode zugeschrieben werden. Awesome. Ja, das wird ja immer besser. Mund. Nee, Zahnschmerzen. Mundfäule. Was soll denn Mundfäule sein? Ja, das ist, wenn einem im Mund was wegfault. Schön, schön. Wobei es auch das schöne deutsche Wort Maulfaul gibt. Mhm. Damit ist allerdings nicht ein Zersetzungs-, Verwesungs- oder Fäulnisprozess im Mund oder im Oralbereich gemeint, sondern ein gewisses Phlegma beim Äußern von Bonmots oder irgendwie nutzbringenden Antworten. Ja, habe ich das? Du? Mhm. Nutzbringende Antworten bin ich ja manchmal eher weniger zu gebrauchen für. Das ist richtig. Mhm. So. Was hat denn das mit Peroxisomen zu tun? Die sind cool. Ach, das. So. Haare, nein. Was mich noch interessiert, sind Augen. Apropos Haare. Dieser dicke Tanzlehrer aus dem Osten ohne Haare. Ja. Der macht ja jetzt dich sexy in... Ja, aber was hat das denn bitte mit Urin zu tun? Ganz einfach. Der dicke Tanzlehrer aus dem Osten, wenn man den umdreht, sieht er aus wie ein Penis und da kommt Urin raus. Das stimmt. Zufall? Das kann kein Zufall Würde sein. Würde ich auch sagen. So habe ich das noch nie gesehen. Ja, kannst du mal sehen. Okay, Augen. Margarete B. aus Münster schreibt, da meine Wohnung sehr feucht und kalt ist, habe ich dauernd Bindehaut- und Stirnhöhlenentzündungen. Augentropfen und andere Medikamente haben nicht geholfen. Daraufhin habe ich es mal mit Eigenurin versucht. Zu meinem Erstaunen hat es tatsächlich geholfen. Nebenbei sind auch die Augenfalten und eine Warze neben der Nase verschwunden. Das hier ist geil. Allergien. Gerhard C. aus Krefeld. In meiner Heilpraktikerausbildung lernte ich einen Mann kennen, der bei seinen Asthma-Anfällen, also andere Leute nehmen da Cortisonspray oder sowas, der pinkelt, also ja, bei seinen Asthma-Anfällen seinen Urin sich selbst in den Muskel injizierte, nach Angaben des Mannes mit Erfolg. Also an dem ist alles falsch. Also erstens mal, man hat so einen Erstickungsanfall, ja, man stelle sich vor, die Bronchien gehen zu, man kann nicht mehr richtig ausatmen, das ist ja das Problem beim Asthma, die Leute glauben immer, die Leute kriegen keine Luft mehr, aber in Wirklichkeit können die nicht richtig ausatmen. Mhm. Und was macht man dann, statt hektisch nach diesem Spraybüchschen zu graben in den Taschen und zu sagen, ich kriege keine Luft, hat der seelenruhig seine Spritze genommen, reingeschullert und sich dann die Spritze in den Muskel gejagt. Und das hat natürlich das Asthma weggemacht. Das, natürlich. Alles andere was denn sonst? Wäre ja auch verrückt. Und das Geile ist, nach Angaben des Mannes mit Erfolg, wenn man das jetzt mal rein sprachlich betrachtet, würde das Erfolg sich nur darauf beziehen, dass er Erfolg hatte, sich Pipi in den Muskel zu spritzen. Ja. Und wahrscheinlich war das auch das Letzte, was er jemals gemacht hat. Wir werden es nie erfahren. Das stimmt. Was haben wir denn noch so? Allergie. Gut, ich möchte aber jetzt gerne für die Seele vorlesen, weil das mein absoluter Lieblingsbeitrag ist. Eine Hörerin aus Bonn, die gerne ungenannt sein möchte. Guck mal, der Detlef D. Soos hat den, wie heißt der? Wie heißt dieser Typ nochmal? Weiß ich nicht. Der eine, der aus dem Film. Walter Mitty. Louis de Funès? Walter Mitty. Ja. Hier, Ben Affleck. Nein. Ben Stiller. Ja, der hat den Ben Stiller sexy gemacht. Cool. Wie hat er das denn geschafft? Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er gesagt, tanz mit mir in den Morgen. Ja, das stimmt. Tanz mit mir heute Nacht. Einmal hin, einmal her, kommt schon, das ist nicht so schwer. Und die Mandolinen singen. Genau. Lasst die Lieder lauter klingen. Schalalalala, schalalalala. Da, Ben Stiller. Das stimmt. Okay, also, eine Hörerin aus Bonn, die gerne ungenannt sein möchte. Die zahlreichen Reaktionen ihrer HörerInnen über Erfolge bei der Behandlung mit Eigenurin haben mir Mut gemacht, auch selbst etwas herum zu experimentieren. Geil, diese neckischen Anführungszeichen. Ja, nachdem ich schon... Ich stelle mir die gerade vor, wie die in der Dusche sitzt und sich von oben bis unten... Nachdem ich schon ein... Oder warum in der Dusche? Warum Hallo, nicht kann ich mal zu Ende lesen? Ja, ist doch nur Urin. Nachdem ich schon... Und wen stört schon dieser Ammoniakgeruch? Oder auf dem Balkon Tagen. Einfach auch mal. Oder im Lidl. Oder im Aldi. Oder bei Pennymarkt. Oder auch mal gar nicht. Nachdem ich schon kleine Wunden und sogar eine Warze einfach weggepinkelt hatte, habe ich nun ausprobiert, wie es ist, meinen Urin zu trinken. Nicht, weil ich irgendwelche Magenprobleme oder sonstige Krankheiten habe, sondern wegen meines Raucherbeins, das man mir amputiert hatte. Genau, sondern weil ich erfahren habe, was das doch für ein toller Stoff ist und ich trotzdem großen Ekel davor habe. Also habe ich zunächst ein wenig Morgenurin in einem Glas aufgefangen, mit Wasser verdünnt und mir beim Trinken die Nase zugehalten. Nach 3 Tagen hatte ich mich an den Geschmack gewöhnt und fand es dann sogar... Das hast du doch schon mal vorgelesen. Dir habe ich das gestern Abend vorgelesen. Ach so. Und fand es dann sogar interessant, wie unterschiedlich mein Urin schmeckt, je nachdem, was ich am Vortag gegessen oder getrunken habe. Warum ich Ihnen das schreibe, ist aber Folgendes. Und das finde ich persönlich wunderschön. Mir ist klar geworden, wie schade es eigentlich ist, sich vor dem eigenen Urin zu ekeln, wo es doch ein ganz natürlicher und sogar heilsamer Stoff ist. Und nun bin ich richtig stolz darauf, dass mein Körper so etwas produziert. Ich habe einfach ein anderes Verhältnis zu meinem Körper bekommen, sozusagen ein Stück zurückgewonnen, das mir durch die Sauberkeitserziehung und die Körperfremdheit unserer Kultur verloren gegangen war. Und ich bin richtig froh, dass ich meinen eigenen Urin jetzt gerne rieche und auch mag. Junge. Geht's dir auch so? Ja, absolut. Also ein Tag ohne... ein Gläschen gelben Saftes. Nierengold, wie ich das nenne. Ah ja, ein schöner Name. Ist eigentlich ein verlorener Tag. Ja, das ist bekannt. Mhm. Eine Hörerin aus Duisburg, die gerne ungenannt sein möchte. Voll Ekel und Verachtung habe ich, eigentlich ist das Quatsch, die Hörerin aus Duisburg ist in dem Moment, wo ich sie nenne, nicht mehr ungenannt. Man hätte sagen können... Unbenannt? Nein, das auch nicht. Die möchte ja nicht unbenannt sein. Die möchte ja ihren Namen, nämlich Helga Dürenfack, gerne haben. Das ist vollkommen falsch. Das ist wieder so ein Blähsprech. Ja. Da müsste man sagen, eine Hörerin aus Duisburg, das kann man schon weglassen. Das, ja, da kann man sich denken, dass die nicht möchte, dass ihr Name genannt wird. Das wäre die richtige Formulierung. Mhm. Einfach mal, Frau Thomas, auch mal vielleicht ein bisschen schöneres Deutsch. Ich habe einen neuen Nagellack. Der ist dunkellila und hat blaue Glitzerpartikel drin. Das heißt, warum, abhängig vom Lichteinfall ist der dann entweder lila oder lila-blau. Warum prokrastinierst du jetzt hier rum? Wieso prokrastiniere ich? Ich wollte das nur mal anmerken. Also, der ist total also schön. Die Hörerin aus Duisburg sagt, voller Ekel und Verachtung habe ich lange Zeit die Briefe über den Eigenurin in ihrer Sendung gehört. Briefe gehört? Egal. Wie kann man nur, habe ich gedacht. Nun bin ich ganz verschämt, wie Unkenntnis mir die schlichte Neugier sogar vertrieben hat und ich so hochmütig war. Durch eine Warze, Ameisenbisse und eine Schnittwunde habe ich dann umgelernt. Bist du nicht ein bisschen over the top gerade? Wenn du das Drama hier nicht erkennst, tust du mir leid. Was mir aber viel wichtiger daran ist, ist, dass ich mich nun richtig gereift fühle. Ich glaube, ich kann vielem Vorurteilsbeladenem jetzt viel achtungsvoller auch sonst begegnen. Und das Enormste ist, ich bin ganz stolz auf mich und meine Selbsthilfefähigkeit, dass die Drecksstelle überhaupt keine Drecksstelle ist, sondern das Gegenteil. Das beeindruckt mich sehr und hebt insgesamt mein Selbstbewusstsein. Moped. Finden Sie das übertrieben? Ich nicht. Für mich ist das ein Wendepunkt in meiner persönlichen Entwicklung. Logbuch des Captains, 1.1.2001. Ich habe angefangen, meinen eigenen Urin zu trinken. Hat die das geraucht? Das ist ja... Was? Warze, Ameisenbisse und Schnittwunde? Was? Ja, das klingt nach Drogen. Urin für alle Fälle, ja, das ist ja langweilig. Nee, das ist bestimmt nicht langweilig. Nein, das hat ja nichts mehr mit Gesundheit jetzt zu tun. Ja und? Wir sind hier kein Gesundheitsservice. Geheimtinte, Zigarrenherstellung, Scheuermittel, zugefrorenes Autoschlüsselloch. Ah, die Sache mit der Rasenpflege hat mich dazu gebracht, meinem Blumenwasser immer etwas Urin beizugeben. Ohne Einbildung, man kann es meinen Pflanzen ansehen. Ich habe sogar einen richtigen Test mit zwei gleichen Pflanzen gemacht. Oh, die Hörerin. Ja, Stickstoff ist ja auch wichtig für die Pflanzen. Neue, elegante, sehr teure Lederschuhe von der Kö. Und sie drücken, als ich sie eintrage, schreibt eine Hörerin aus Karst. Da bin ich halb schaudernd, halb verzweifelt und ein wenig neugierig aufs Klo. Nein, Manta, ernsthaft? Darf ich mal weiterlesen? Ja, die bitte? Pisst sich jetzt in die Schuhe. Manta. Ich habe das nicht gesehen. Ja, warum hast du das nicht gesehen? Weil ich geboren weil wurde. Weil du keinen verdammten Film gesehen hast. Nein, weil ich im Gegensatz zu Robocop dir noch jung bin. Hast du Robocop gesehen? Hast du Stirb langsam nein, gesehen? Hast du Lethal Weapon gesehen? Nein, hast du aber Terminator Leute, gesehen? Nein. So. Ich habe auch mein Fall Ruth. Ich habe auch Titanic nicht gesehen. Natürlich, den hat man ja auch nicht gesehen. Aber ich habe auch schon Filme aus den 80ern gesehen. Ich habe sogar noch frühere Filme gesehen. Du hast nur die Bud Spencer und Terence Hill Filme gesehen, die ich dich quasi zu deinem Glück genötigt habe. aber ich habe auch den 2001 Odyssee im Weltall gesehen und den hast du nicht gesehen. Ja. Aber ein Klassiker. Ja, einer. Ich N gleich 1. Fast alle Quentin Tarantino Filme gesehen, die man so gesehen haben muss. Ja. Und sehr viele Perlen des Trashs, wie zum Beispiel Poolboy 2 oder Rubber. Das zählt alles nicht. Oder Frogs. Pigsqueer noch nicht. Okay, ja. Da bin ich halb schaudernd, halb verzweifelt und ein wenig neugierig aufs Klo. Klammer auf, sie hatten am Morgen wieder die spannenden Urinbriefe vorgelesen. Klammer zu. Dachte an die Soldatenstiefel, von denen mein Vater mir berichtet hatte und pieselte in meine Luxusgebilde. Einen Moment ließ ich einziehen. Luxusgebilde? Ja, das sind die teuren Schuhe. Geiles einen Wort. Moment ließ ich einziehen, dann leerte ich die Schuhe, schlüpfte mit angewidertem Gesichtsausdruck hinein und unfassbar nach kurzer Zeit war das Drücken, Ziehen und Brennen weg. Keine Blasen und keine Flecken. Die Schuhe passten mir wie angegossen, Ausrufezeichen und rochen auch fast gar nicht nach Pisse. Da stellt sich doch die Frage, wenn man jetzt Sherlock Holmes Freund ist, wie sie wissen kann, dass sie einen angewiderten Gesichtsausdruck hatte. Mm, das stimmt. Das kann sie ja gar nicht wissen. Mm. Sie kann es nur vermuten. Und hätte eigentlich sagen müssen, dass sie angewidert war. Kannst du das mal mit deiner Opa-Stimme vorlesen? Was? Hier, das da. Manfred M. aus Schwelm. Ein uringetränktes Taschentuch soll vor Giftgaseinatmung schützen. Damals bei Stalingrad haben wir das auch gemacht, wenn keine Maske zur Hand war. So wurde ich in der Wehrmacht im allmonatlichen Gasunterricht belehrt. Das hättest du aber noch älter machen können. Nein, ich bin ja kein Schauspieler. Das stimmt. So, ich würde sagen, der Rest erklärt sich von selbst. Ja. Das war ein kleiner Einblick in das großartige Buch hier, was wir vorhin gesagt haben. Ach so, Moment, eine Sache ist noch ganz wichtig. Frau Thomas möchte von Ihnen und unseren Hörern gerne Pipi-Briefe bekommen. Sie bittet hier am Ende des Buches Urinbriefe heißt das. Ganz explizit, dass man dass man seine Erfahrungen mit Pipi, Urin, Schlürfen, Baden, Wasserski fahren und so weiter mit ihr teilt. Carmen Thomas, CO VGS Verlagsgesellschaft, Postfach 1802 6 59 506, Köln 1. Also man sieht, das Ganze ist ein bisschen älter. Aber ich bitte darum, dass man der Dame ihre Wünsche erfüllt und sie der Schilderungen von diversen urinären Begebenheiten teilhaftig werden lässt. Moment, so 110F. Ich muss jetzt nur noch gucken, was es hier mit der Homöopathie noch auf sich hat, die hier selbstverständlich auch drin steht. Harn als Therapeutikum. Homöopathie. Ach so, ja, die Nosoden, also potenzierte Kacke oder Bakterien oder was auch immer. Und hier steht dann auch noch was dazu. Das sind, glaube ich, nochmal die Nosoden. Ja. Ähnliches wird durch Ähnliches geheilt, sagt Professor Schadewald. Aha. Und das ist der Professor in Clowns Schulen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob der sich dazu positiv oder negativ geäußert hat. Der hat nur das Prinzip gemacht. Ach so. Ja. Okay, gut. Also das war das großartige Buch, ein ganz besonderer Saft Urin. Und wer von unseren Hörern als erstes rausfindet, wo auf unserer Blogseite dieses Buch verwurstet ist, der kriegt ein Lob im nächsten Podcast. Und ein Malzbier. Auch ein Malzbier, ja. Wenn bei einem unserer zukünftigen Podcast-Treffen, die ja ganz bestimmt von 3 Leuten mindestens besucht werden. Oder auch. Und davon sind 2 wir. Ja. So ungefähr. Okay. Ja. Jetzt haben wir noch unser Special des Tages für euch. Das ist übrigens eine Rubrik, die wir einführen. Wollen. Wir haben letztes Mal auch schon was gehabt mit diesen tollen Einhorngesängen. Dieses Mal hat Cornelius was rausgesucht für euch. Wir wechseln uns jetzt immer ab. Genau. So nach dem Motto, wir wechseln uns jetzt immer ab. Genau. Und zwar heute die CD AMQ Warenzeichen, also dieses R im Kringel. Atlantis Matrix Quantenheilung. Von der guten alten Ariane Leclerc. Wer kennt sie nicht? Für den absolut lächerlichen und außerdem hier laut Website um 5 Euro runtergesetzten Smash-Preis von 29,95. Das ist ein eingetragenes Warenzeichen. Ne? Erwähntest du bereits. Das muss man sich einfach nur reinziehen. Auf dem CD-Cover finden wir nicht nach astronomischen Kriterien angeordnete Himmelskörper. Einer davon soll offenbar der Saturn sein. Irgend so eine diffuse Gestalt, die mit einer Hand betet. Und ein Delfin, der aus den Lichtstrahlen von diesem saturnartigen Ding runterfällt auf so eine Art Stadt oder so, irgendwas. Und das Ganze vor so einem blauen Grundfarbensache. Ja, das ist, wie gesagt, die CD AMQ Atlantis Matrix Quantenheilung. Kann man erwerben bei AstroTV im AstroTV-Shop. Kann man aber auch lassen. Ja, auf jeden Fall, was wird geboten? Die 7 Tracks auf Ariane Leclercs CD zeigen Ihnen auf eindrucksvolle Weise, nicht auf 2 oder 3, nein, auf eindrucksvolle Weise, woher die Quantenheilung stammt. Lassen Sie sich auf die Reise zu atlantischem Wissen entführen und Ihr Leben kann sich nachhaltig verändern. Das ist jetzt keine Publikation, wo das gezeigt ist. Muss man also glauben. Kannst diese Imperative da vorlesen? Nee, das brauchen wir nicht. Ich will ein bisschen, die Physik ist gut, denn wir haben es hier mit hochschwingenden Energiefeldern zu tun. Die Bewohner von Atlantis erzeugen durch ihre inneren Energiefelder hochschwingende Gefühlswellen und verstärken diese durch den Seelenstern, der sich oberhalb des Scheitelchakras natürlich befand. Übrigens Chakra hier mit CK geschrieben, damit es noch näher an Kack rankommt, sodass sich das Gedachte sofort auf allen Ebenen manifestierte und sofort in ihr Leben kam. Sei es in Liebe, Partnerschaft, Erfolg oder Gesundheit. Deshalb waren die Menschen in Atlantis auch mit Heilkünsten gesegnet. Der Hohe Rat von Atlantis bestand aus 40 Mitgliedern, die dem Delphi... Das ist eine Scheiße. Also die dem... Aus 40 Dann Mitgliedern, sind wir dem nicht wieder. Da der Hohe Rat wir. Von Atlantis bestand aus 40 Mitgliedern wie dem Delfinkönig. Großer Darwin. Dem Hüter des Wissens, der Delfinkönigin, Hüterin der Kristalle und Schädel. Natürlich. Was auch sonst. Das ist eine Anspielung auf Indiana Tänzern. Jones. Tänzern. Ah, die tantrischen Tänzer waren auch Tänzerinnen. Tänzern und Tänzerinnen. Ja. Tempelwächtern und Tempelwächterinnen. Und viele andere. Die waren also alle Mitglieder des Hohen Rats von Atlantis. Der bestand aus 40 Mitgliedern. Jede Person konnte sich innerhalb seines Frequenzbereichs frei entfalten. Aha. Was hat die genommen? Das ist echt faszinierend. Viel faszinierender ist, dass es auch nur einen Menschen gibt, der 30 verkackte Euro dafür ausgibt. Da zweifelt man wirklich am Menschsein. Ich fand das auch so geil. Immerhin... Hallo? Ich lese hier. Ich bin jetzt mit Anekdote dran. Liebe ist, Moment, die wichtigste Kraft, das Liebesbewusstseinsfeld, ja, wir sind ja bei der Physik, ja, ja, durch die Kristallfelder auf den ganzen Kontinent gestrahlt und tauchte diesen in ein leichtes blaues Licht. Wir kennen dieses Licht, es scheint heute noch auf unserem Planeten. Wir nennen es die blaue Stunde. Oh Gott, das ist jene Zeit, in der sich der Tag zur Nacht wandelt. Im Bewusstsein eines jeden Bewohners von Atlantis war verankert, dass Liebe die stärkste Kraft unter allen Kräften ist. Der daraus entstandene Frieden brachte den Menschen große Fortschritte in allen Bereichen des Lebens. Ja, und wieso existieren die dann nicht mehr angeblich? So. Ja, Ariane Leclerc habe ich auf Astro TV gesehen, als sie gerade kundtat, ja, der Merlin, der steht jetzt gerade neben mir. Ich kommuniziere jetzt mit dem Merlin. Das fand ich sehr schön. Ja. Gut, also ich würde sagen, das als ESO-Fundstück der Zeiteinheit. Kannst du nicht noch sagen, was Kunden gekauft haben, die das auch gekauft haben? Ja, das AMQ war eingetragenes Warenzeichen Elixier Avatar Protection für nur 40 Euro. Dann Reichtumsring Damen, Größe 64 mm. Da haben wir übrigens wieder ein Problem, das ich schon mal an einem anderen Ort zur Kenntnis genommen habe, dass nämlich das eine Frauensache ist, bedauerlicherweise. Denn der Reichtumsring Damen, den gibt es bestimmt auch für Herren, ist häufig gekauft worden. Collier verstärkte Stabilität. Das kostet 90 Euro, musst du noch sagen. Oh. Kostet nur 90 Euro. Und das Collier verstärkte Stabilität, da sollte ich vielleicht darauf hinweisen, dass das ein Ober-Super-Giga-Smash-Angebot ist, ein Auslaufartikel von 199,95 runtergesetzt auf 22 Euro. Wenn das kein Must-Buy ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das sieht auch total gut aus. Wie so ein Ring. So. Und auf besonderen Wunsch eines besonderen Herrn führen wir noch eine zweite Rubrik ein. Einfach nur, damit die durch diese ganze Urin- und sonstigen Fäkalbesprühungen hier offen gegangenen Füße wieder zugehen, sollten wir noch... Als Outro wäre das doch super, oder? Als Outro machen wir das neue Intro. Ja, aber das wäre doch viel besser, wenn wir das als Outro dann nehmen, das jeweilige Metal-Stück. Ja. Machen wir das doch. Geht auch. Also wir suchen jedenfalls noch... Ich wäre für Job for a Cowboy. Ja, das kannst du ja beim nächsten Mal machen. Ja, aber wieso? Du hast doch letztes Mal Six Feet Under ausgesucht. Ja, dann machen wir das so. Mir ist es auch egal. Jedenfalls wollen wir uns dann mit einem Outro aus guter, handgemachter, härterer, gitarrenhaltiger Rockmusik verabschieden. Ja, danke fürs Zuhören. Oder auch ignorieren. Genau. Pinkelt euch ein, würde ich sagen. Und ich würde nicht sagen, verpisst euch. Das wäre, ja, das wäre nicht unhöflich. Freundlich. Aber man pinkelt sich. Genau. Man hört sich, pinkelt sich. So. Ja. Was ist eigentlich aus feiner Pinkel? Hat das damit was zu tun? Weiß nicht, hat Paolo Pinkel was damit zu tun? Ich nehme an, dass der Typ, der sich so nannte, das ist ja der, wie heißt er? der Koks, der alte Kokser. Hier, Michel Friedmann. Genau, dass der in seiner Pomade Eigenurin drin hat. Das ist, glaube ich, wissenschaftlich erwiesen. Das glaube ich auch. Also dann, wir sehen uns, hören uns dann beim nächsten Mal. Sicher mit einem anderen schönen Klassiker. Und reingehauen. Reingehauen und einen charmanten Nachmittag.